Die polnische Zwei-Städte-Gesellschaft für Freundschaft mit Korea stellte jüngst ins Internet das unvergängliche klassische Werk vom Genossen Kim Jong-un durch die Durchsetzung des Kim Jong-il-Patriotismus den Aufbau eines mächtigen Vaterlandes beschleunigen.